Niemals! Nein! Wohin? Zu dem Jungen! Was geht dich der Junge an? Kümmere dich um deine eigenen Angelegenheiten! Irgendjemand muss ihn zu seiner Angelegenheit machen! Hallo? Bist du da oben? Quasimodo, rasch! Versteck dich schnell! Mach dich davon! Quasimodo! Sie darf dich nicht finden! Nein, darf nicht! Ich in einen Winkel warte nicht, da kommt sie schon! Bleib nicht stehen! Du musst sofort verschwinden! Ja, muss verschwinden! Her, her! Besser da! Auf zu mir! Nein! Hallo? Hier ganz nah, zu spät. Hallo? Hallo? Hab bitte keine Angst. Es tut mir so leid, was mit dir passiert ist. Oh. Was für ein herrlicher Ort. Bist du alleine hier oben? Hallo? Kannst du mich... Du kannst mich nicht hören, stimmt's? Die Glocken! Kann noch hören ein wenig und Lippen lesen. Mir war so, als hätte ich dich reden hören. Als ich hier raufkam. Oh nein, nicht ich! Die Wasserspeier. Wasserspeier. Die Wasserspeier? Reden mit dir. Ja. Ja, die reden alle mit mir. Fenster, Steinfiguren, Glocken, meine Freunde. Nein, das ist dumm! Oh, das ist... Nein, das ist nein, dumm, überhaupt das. Nicht! Ich mag deine Freunde. Ja, als... Wohnst du schon lange hier? Ein ganzes Leben. Wirklich? Muss wundervoll sein, hier zu leben. Ja. Aber im Winter, kalt.